Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Wir sind mittlerweile schon bei Folge 24, also schon über die Hälfte, denn insgesamt sind es 45 Folgen. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut und diese Folge ist so ein bisschen eine Zäsur für mich, weil das war die erste und ich glaube auch die einzige Folge, die wir zusammen mit Marcel aufgenommen haben. Und ich war ja bis letzte Woche noch nicht sicher, ob ich diese Folge überhaupt kommentiere oder wie ich sie kommentiere. Und ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich werde sie nämlich nicht kommentieren. Das hat drei Gründe. Der erste ist ganz simpel. Ich möchte sie nicht kommentieren und ich möchte auch Marcels Stimme nicht hören. Ich habe angefangen, diese Folge zu hören und es läuft mir ehrlich gesagt kalt den Rücken runter. Es gibt mir ein ganz beklemmendes Gefühl und das ist der Hauptgrund, warum ich mich dagegen entschieden habe, denn das soll mir ja Spaß machen, diese Folgen zu kommentieren und das ist ja nichts, was ich irgendwie aushalten muss und das wollte ich mir einfach nicht antun. Der zweite Grund, der damit auch zusammenhängt, ist, dass ich Marcel hier keine Plattform bieten will. Denn Marcel ist ein Täter. Marcel ist ein Täter von Gewalt, von psychischer Gewalt. Ich verlinke euch den Artikel, wo ich das geschrieben habe, nochmal hier drunter. Auf jeden Fall gegenüber mir, vielleicht auch gegenüber anderen Menschen, das weiß ich nicht. Aber ich möchte Gewalttätern hier keine Plattform geben. Und der dritte Grund, warum ich das nicht kommentieren möchte, warum ich diese Folge nicht kommentieren möchte, ist das Thema. Toxische Männlichkeit ist ein Thema, das mich eigentlich schon lange interessiert und ich habe da auch mit Jeannie viel drüber gesprochen, aber irgendwann ging es in eine sehr ungesunde Richtung. Also toxische Männlichkeit wurde dann später, also ich glaube auch nach dieser Folge war das, sehr viel als Begründung benutzt, mich mundtot zu machen. Also es gibt da eine Situation, die mir besonders in Erinnerung geblieben ist, als wir im Urlaub waren in Schweden, zu dritt, Marcel, Jeannie und ich, bin ich ein Stück gefahren in Schweden und Jeannie saß auf dem Beifahrersitz und hat eine Taste gedrückt, das vorne im Armaturenbrett. Das war die Taste für das Umwälzen der Luft im Auto und ich habe sie gefragt, so, warum drückt sie diese Taste so? Und sie meint so, ja, weil bla bla. Sie hat halt gesagt, dass diese Taste für irgendwas anderes ist. Und ich meine so, nee, das macht überhaupt keinen Sinn so. Also die Taste ist ja fürs Umwälzen da. Und sie meinte so, nee, nee, das hast du wohl irgendwie falsch verstanden. Und ich meinte so, doch, ich bin mir da relativ sicher. Und daraufhin ist sie sehr laut geworden und hat mir vorgeworfen, dass ich mansplain und ihr Dinge erkläre, die sie offensichtlich besser weiß, was nicht stimmte, weil ich habe auch hinterher nochmal nachgeguckt und das war natürlich die Taste fürs Umwälzen im Auto. Aber sie hat mir in dem Fall eben toxische Männlichkeit vorgeworfen und wir haben uns sehr gestritten und ich habe danach geweint und mir ging es super dreckig und das war nicht das einzige Mal, dass das als Begründung herhalten musste, warum ich im Unrecht bin. Und deswegen möchte ich diese Folge nicht mit Jeannie und vor allem auch nicht mit Marcel kommentieren. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ihr könnt sie euch natürlich gerne nochmal anhören, aber ich werde dazu nichts sagen. In der nächsten Folge geht es dann um Wohnen in nicht monogamen Beziehungen in Zeiten von Corona. Da haben wir versucht, noch ein bisschen Kapital aus Corona zu schlagen. Das war nämlich während des ersten Lockdowns. Und da bin ich sehr gespannt drauf, denn ich glaube, da werde ich einiges zu verbessern haben. Da war es nämlich so, dass Marcel quasi die ganze Zeit bei uns war und ich mir das, glaube ich, auch ein bisschen schön geredet habe. Das werdet ihr nächste Woche erfahren. Stay tuned und bis dahin.